Stanislav ging nun wieder zum Polizeipräsidium, Abteilung Staatsangehörigkeit. Der polnische Konsul nimmt mich nicht auf. Das war vorauszusehen. Was machen wir nun, Koslowski? Sie müssen doch Papiere haben, sonst kriegen Sie kein Schiff. Sicher, Herr Kommissar. Gut. Ich gebe Ihnen eine Bescheinigung. Und da gehen Sie morgen früh um 10 zum Passamt. Ist hier gleich dabei, Zimmer 334. Da kriegen Sie dann einen Pass. Mit dem Pass holen Sie sich dann Ihr Seemannsbuch. Stanislav war froh. Und die Deutschen hatten bewiesen, dass sie Leute waren, die noch am wenigsten Bürokraten genannt werden konnten. Er ging zum Passamt, gab seine Bescheinigung ab und seine Fotografien, unterschrieb seinen schönen Pass, bezahlte 40 Trillionen Mark und bekam seinen Pass. Alles stimmte in dem Pass. Es war ein gutes Papier. Stanislav hatte nie in seinem ganzen Leben je ein so gutes Papier gehabt. Damit konnte er direkt nach New York fahren. So gut war das Papier. Er hätte nicht einmal nach Ellis Island gebraucht. Alles stimmte. Name, Geburtsdatum, Beruf, Geburtsort. Was ist denn das? Staatenlos. Macht nichts. Brauche ich nicht. Kriege ein Seemannsbuch. Und das? Was bedeutet das? Nur für das Inland gültig. Wahrscheinlich denken die Beamten, dass man auch in der Lüneburger Heide mit Dampfern fahre oder dass man auf Elbkähnen rudern wolle. Wieder ein Tag mehr. Und Stanislav ist auf dem Seemannsamt. Seefahrtsbuch können wir nicht ausstellen. Sie haben ja keine Staatsangehörigkeit. Und die Staatsangehörigkeit, die Heimatberechtigung, ist für das Seefahrtsbuch die Hauptsache. Der übrigen Sachen wegen kann man auch mit der Invalidenkarte auskommen. Wie soll ich denn da ein Schiff kriegen? Sagen Sie mir das bloß. Stanislav war zu Ende mit seiner Weisheit. Sie haben ja einen Pass. Da kriegen Sie jedes Schiff. Es geht ja aus dem Pass hervor, wer Sie sind, was Sie sind und dass Sie hier in Hamburg wohnen. Sie sind doch ein alter, befahrener Mann. Sie kriegen spielend ein Schiff. Kriegen jeden Ausländer, verdienen mehr als auf deutschen Schiffen bei diesem Tiefstand der Mark. Stanislav bekam ein Schiff. Einen schönen Holländer. Gute Heuer. Als der Heuerbarst den Pass sah, sagte er, feine Sache. Und als der Skipper den Pass sah, sagte er, gute Papiere, das habe ich gern. Wir wollen jetzt zum Konsul gehen, anmustern und registrieren, Akten verlesen. Der Konsul registrierte und trug den Namen Stanislav Koslowski ein. Dann sagte er, Seemannsbuch? Und Stanislav antwortete, Pass. Ebenso gut, erwiderte der Konsul. Pass ist ganz neu, hier vom Präsidium, 2 Tage alt, alles in Ordnung, der Mann ist gut, sagte der Skipper und zündete sich eine Zigarre an. Der Konsul nahm den Pass, blätterte darin herum, nickte wohlgefällig, weil es ein Meisterwerk gut geölter Bürokratie war. Solche Dinge behagten dem Konsul. Plötzlich hielt er inne und erstarrte zu einer Eiskruste. »Können nicht mustern«, sagte er. »Was?« rief Stanislav. »Und was?« rief der Skipper und ließ vor Erstaunen die Zündholzschachtel auf den Boden fallen. »Mustere ich nicht an«, sagte der Konsul. »Warum denn nicht? Ich kenne ja den Beamten vom Präsidium, der die Unterschrift gegeben hat, persönlich.« Der Kapitän wurde ungeduldig. »Der Pass ist durchaus einwandfrei, aber ich kann nicht mustern. Er hat ja keine Staatsangehörigkeit«, ereiferte sich der Konsul. »Das ist mir ganz wurscht«, sagte darauf der Skipper. »Ich will den Mann haben. Mein Erster, ein Däne, kennt ihn und die Schiffe, auf denen der Mann gefahren hat. Solche Leute wie den hier will ich um mich haben.« Der Konsul klappte das Passbüchlein zu und patschte sich damit auf die offene linke Hand. Er sagte nun, »Sie wollen den Mann gerne haben, Herr Kapitän? Wollen Sie ihn adoptieren?« »Unsinn«, bellte der Skipper. »Übernehmen Sie persönlich die Verantwortung dafür, dass Sie den Mann wieder loswerden können?« »Verstehe nicht«, brummte der Skipper. »Der Mann darf in keinem Lande landen. Er darf an Land gehen, solange das Schiff im Hafen liegt. Wenn das Schiff fort ist und er wird aufgegriffen, hat die Kompanie oder Sie, Kapitän, den Mann wieder aus dem Lande herauszubringen. Wo wollen Sie ihn hinbringen?« »Er kann doch hier nach Hamburg jederzeit zurück.« »Kann. Kann. Nein, er kann nicht. Deutschland kann seine Aufnahme verweigern und gibt ihn der Kompanie zurück oder Ihnen. Deutschland braucht ihn nicht mehr aufzunehmen, sobald er auch nur die Grenze übertreten hat. Er hat einen Weg. Er kann sich eine Bescheinigung verschaffen, dass er jederzeit nach Hamburg oder Deutschland zurück dürfe und da wohnen darf. Aber eine solche Bescheinigung kann nur das Ministerium ausstellen und das Ministerium wird es kaum so ohne weiteres tun, weil diese Bescheinigung gleichbedeutend ist mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und dann kommt es wieder zu dem Ausgangspunkt zurück. Könnte er eine Staatsbürgerschaft erwerben, dann hätte er sie. Er ist ja Deutscher, ist in Posen geboren. Aber weder Deutschland noch Polen erkennen ihn an. Nur wenn Sie oder Ihre Kompanie volle Verantwortung für den Mann übernehmen... »Wie kann ich denn das?« rief der Kapitän unwillig aus. »Dann kann ich den Mann nicht anmustern«, sagte der Konsul ruhig, strich den Namen aus dem Buche wieder aus und händigte Stanislav den Pass ein. »Hören Sie«, der Skipper drehte sich noch einmal um und sagte zu dem Konsul, »hören Sie, können Sie denn keine Ausnahme machen? Ich möchte den Mann gern haben. Er ist ein vorzüglicher Rudermann.« »Tut mir leid, Kapitän, dazu reichen meine Vollmachten nicht aus. Ich habe mich an meine Vorschriften zu halten. Ich bin nur ein Diener.« Der Konsul hob die Schultern hoch bis zu den Ohren, als er das sagte. Seine Arme gingen mit hoch und die Unterarme hingen nun rechtwinklig und wackelnd im Ellbogengelenk. Das sah aus, als ob man ihm die Flügel gerupft und gestutzt hätte. »Verfluchter Schiedkram, Verfluchter!« schrie der Skipper, warf seine Zigarre wütend auf den Fußboden, trampelte wie wild darauf rum, ging zur Tür und warf die Tür krachend zu. Draußen auf dem Korridor stand Stanislav. »Was mache ich denn bloß mit dir, Junge?« sagte der alte Skipper. »Ich möchte dich ja so gerne mitnehmen. Aber nun kannst du nicht mal mehr Notmusterung machen. Der Konsul kennt deinen Namen. Da hast du 2 Gulden. Mach dir einen vergnügten Abend. Muss mich nach einem anderen AB umsehen.« Skipper und schöner Holländer waren weg. 39. Aber ein Schiff musste Stanislav unbedingt haben. Ehrliches Handwerk ist ganz gut für eine Weile, aber nicht zu lange. So eine Kiste oder so ein Sack, das tut ja niemandem weh. Das sind Geschäftsunkosten in einem großen Hause. Die Kiste kann ja auch bei Verladung in die Brüche gehen. Aber man wird das ehrliche Handwerk leid. Ich sagte nichts darauf und ließ ihn ruhig reden. »Ja, man wird es wahrhaftig leid«, setzte Stanislav fort. »Man kriegt das Gefühl, als ob man jemand auf der Tasche liegt. Eine Zeit, ja, aber dann wird es einem so widerlich, immer auf der Tasche zu liegen. Man will doch auch was tun, was schaffen. Sehen will man, wie das rennt, was man arbeitet. Siehst du, Pipip, so am Ruder stehen, in schwerem Wetter und den Kurs halten. Das ist eine Sache, da kann das ganze ehrliche Handwerk nicht mit. Verflucht und zugenäht, nein, da kann es nicht mit. Da stehst du und stehst und der Kasten will herumhauen und rauswichsen aus dem Kurs, aber da hältst du ihn an der Kandare. Sieh mal, so.« Stanislav packte mich beim Gürtel und versuchte mich herumzuwitschen, als ob er das Ruderrad in der Hand hätte. »Du, ich bin kein Ruder, lass los!« »Und dann, wenn du es durchhältst im schweren Wetter und es rutscht dir noch nicht einmal einen Viertelstrich ab, Pipip, ich kann dir sagen, da könnte man schreien und brüllen vor lauter Vergnügen, dass man diesen Riesenkasten so an der Schlippe halten kann, dass er tun muss, wie du willst, wie ein junges Lämmchen, weiß wie Schnee. Und wenn dann der Erste oder gar der Skipper auf die Rose guckt und sagt, »Koski, Junge, Sie können aber mal Kurs halten, verflucht feine Arbeit. Könnte ich selber nicht besser machen. Weiter so, dann halten wir die Kaline gut in der Zeit.« »Ja, Mensch, Pipip, da lacht dir das Herz. Da könnte man gleich so wegheulen und natschen, dass dir der Rotz die Backen runtertrippt vor lauter Vergnügen. Siehst du, das kann das ehrliche Handwerk nicht und nie. Lachst ja auch, wenn dir ein Schnapp glückt, aber lachst doch nicht so. Lachst mehr scheinheilig und drehst dich immer um dabei, ob nicht schon einer hinter dir her ist. Ich habe ja einen dicken Eimer noch nicht gerudert, aber doch schon einen kleinen. Und ich denke, du hast recht«, sagte ich. »Aber beim Anpinseln geht es einem auch so. Wenn dir eine grüne oder braune Kante so recht fein glückt, ohne zu klecksen und ohne auszurutschen, Da hat man auch seinen Spaß. Stanislav schwieg eine Weile, spuckte über die Reling, schob sich ein neues Dickerchen zwischen die Zähne, das er vor einer halben Stunde von einem Händler, der mit einem Boot herangepult war, gekauft hatte, und sagte: »Wirst vielleicht lachen. Kohlen schleppen, wenn man eigentlich AB ist und ein besserer AB als dieser Räuber hier, ist ja vielleicht eine Schmach, aber doch nicht. Hat auch seine Freuden. Auf so einem Kasten ist alles wichtig. Wenn nicht geschleppt wird, kann der Heizer keinen Dampf halten. Und wenn der keinen Dampf hält, steht die Karre wie eine Ramme im Lehm. Und mal so 500 Schaufeln in einem Zug auf 10 Schritt Entfernung durch die Schachtluke pfeffern und einen Vorrat hinhauen, dass der Heizer kaum noch treten kann, bloß um mal zu sehen, was du schaffen kannst, wenn du mal rangehst an die Ella und du siehst dir den Berg an, den du so auf einen Sitz hingehauen hast, da lacht dir auch das Herz im Leibe. Du könntest den Berg wahrhaftig abknutschen vor Vergnügen, wenn er da so dick aufgeschichtet daliegt und dich so verwundert anglupscht, weil er doch eben noch oben in einem Bunker war und nun mit einem Mal hier vor den Kesseln liegt. Nein, an Arbeit, an gesunde Arbeit kann das schönste ehrliche Handwerk nicht ran. Und warum macht man das ehrliche Handwerk überhaupt? Weil man keine Arbeit hat, weil man keine kriegt. Muss doch was tun, kannst doch nicht den ganzen geschlagenen Tag im Bett liegen oder dich in den Straßen rumtreiben. Wirst ja ganz vertattelt im Kopf. »Na, und was dann, als du den Holländer nicht kriegtest?«, fragte ich. »Arbeit musste ich haben. Und ein Schiff musste ich haben, weil ich sonst verrückt geworden wäre. Den guten Pass, das feine Papier, verkaufte ich für Dollar. Dann platzte wieder ein Sack und ich hatte ein paar Silberlinge in der Hand. Machte mit ein paar dänischen Fischern ein saftiges Spritgeschäft, das ich ihnen durch den Zoll brachte, na, und da hatte ich ja feine Pinke. Ich mich in den Zug gesetzt und runter nach Emmerich. Komme auch glatt rüber. Drüben aber, als ich mir eine Karte nach Amsterdam kaufen will, werde ich geschnappt. Und nachts bringen sie mich über die Grenze und schieben mich rüber.« »Was?«, fragte ich. »Du willst doch nicht etwa sagen, dass die Holländer Leute nachts über die Grenze bringen, ganz heimlich?« Ich wollte hören, wie es Stanislav ergangen war. »Die«, sagte Stanislav und streckte seinen Kopf weit vor und bohrte mich fest mit seinen Augen. »Die machen noch ganz andere Sachen. Da ist jede Nacht an den Grenzen das schönste Austauschgeschäft mit Menschen. Die Deutschen schleppen ihre lästigen Ausländer und Bolschewisten über die holländische, belgische, französische und dänische Grenze und dasselbe machen die Holländer, die Belgier, die Franzosen, die Dänen.« Ich bin sicher, die Schweizer, die Tschechen, die Polen machen es genau ebenso. Ich schüttelte den Kopf und sagte: »Kann ich nicht glauben. Das ist ganz ungesetzlich.« »Aber sie machen's. Sie haben es doch mit mir gemacht. Und ich habe an der Grenze und in Holland ein paar Dutzend getroffen, mit denen sie es von allen Seiten aus gemacht hatten. Was sollen sie denn tun? Totschlagen und eingraben können sie doch die Leute nicht. Sie haben ja nichts verbrochen. Haben bloß keinen Pass und können keinen kriegen, weil sie nicht geboren sind oder nicht optiert haben. Jedes Land versucht, seine Passlosen und Staatenlosen loszuwerden, weil die Leute ihnen immer wieder Scherereien machen. Wenn sie mit den Pässen aufhören, hört diese Menschenwarenschiebung sofort auf. Also, ob du es glaubst oder nicht, mit mir haben sie es getan.« Stanislav ließ sich aber nicht einschüchtern. Weder mit der Drohung Arbeitshaus, noch mit der Drohung Gefängnis, noch mit der Drohung Internierung. Er ging in derselben Nacht wieder rüber nach Holland, machte es klüger und kam nach Amsterdam. Er kriegte einen Italiener, ein ganz schmachvolles Totenschiff, und ging mit ihm nach Genua. Dort segelte er 8 raus, kriegte wieder ein Totenschiff, diesmal einen unmittelbaren Leichenmacher, und ging mit ihm aufs Riff. Er mit noch ein paar anderen überlebte die Leichen, sträuchte sich bettelnd durch zu einem anderen Hafen und kam über ein anderes Totenschiff, wo er infolge einer grässlichen Schlägerei abkanten musste, auf die Ulrike. Wo bleibt er? Wo bleibe ich? Wo bleiben alle die Toten eines Tages? Am Riff. Früher oder später. Einmal trifft es. Man kann nicht ewig Totenschiff fahren. Man muss die Fahrerei eines Tages doch bezahlen, ob man noch so viel Glück hat. Und man muss immer auf ein Totenschiff. Kein anderer Ausweg ist einem geblieben. Das feste Land ist mit einer unübersteigbaren Mauer umgeben. Ein Zuchthaus für die, die drinnen sind, ein Totenschiff oder eine Fremdenlegion für die, die draußen sind. Es ist die einzige Freiheit, die ein Staat, der sich zum Extrem seines Sinnes entwickeln will und muss, dem einzelnen Menschen, der nicht nummeriert werden kann, zu bieten vermag, wenn er ihn nicht mit kühler Geste ermorden will. Zu dieser kühlen Geste wird der Staat noch kommen müssen. Vorläufig aber hat Caesar Kapitalismus an diesem Mord noch kein wesentliches Interesse, weil er den Kehricht, der über die Zuchthausmauern geworfen wird, noch gebrauchen kann. Und Caesar Kapitalismus lässt nichts verkommen, solange es noch Profit verspricht. Auch der Kehricht, den die Staaten über die Mauern werfen, hat noch seinen Wert und wirft gute Profite ab, die abzuweisen Sünde wäre, unverzeihliche Sünde. In der Bank über mir, sagte ich eines Tages zu Stanislav, da ist einer verreckt, wurde mir erzählt. Weißt du was davon, Lavski? Freilich weiß ich davon. Wir waren ja sozusagen Brüder. Er war ein Deutscher, war aus Mühlhausen im Elsass. Seinen richtigen Namen weiß ich nicht, kümmert mich auch nicht. Er sagte, er hieße Paul. Gerufen wurde er Franzos, oder French eigentlich. War Kohlenschlepp. Er hat mir mal in einer Nacht, als wir zusammen in der Achterbank saßen und er wie ein kleiner Junge heulte, erzählt, was mit ihm los war. Paul war in Mühlhausen geboren und hatte Kupferschmied, glaube ich, gelernt, in Straßburg oder in Metz. Ich habe das verwechselt, weil es nur so nebenbei war. Er ist dann auf die Wanderschaft gegangen, nach Frankreich und Italien. In Italien war er interniert, als der Dreck losging, oder warte mal, nein, es war anders. Er war in der Schweiz gewesen, als es losging, hatte kein Geld, wurde rübergeschoben und eingezogen. Dann wurde er auf einem Patrouillengang von den Italienern gefangen genommen. Er brach aus, stahl sich Zivilsachen, grub seine feldgrauen Lumpen ein und trieb sich in Mittelitalien und Süditalien herum. Er kannte ja die Gegenden, weil er da gearbeitet hatte. Endlich wurde er erwischt. Dass er ausgekniffener Kriegsgefangener war, wusste man nicht. Man hielt ihn für einen Deutschen, der sich da während der ganzen Zeit herumgetrieben hatte, und so kam er in ein Internierungslager für Zivilgefangene. So war die Geschichte. Ehe noch die Zivilgefangenen ausgetauscht wurden, war er schon wieder ausgebrochen und walzte rauf durch die Schweiz. Er wurde abgeschoben nach Deutschland und arbeitete da in einer Brauerei. Dann kam er in revolutionäre Geschichten rein, wurde verhaftet und mit Landesverweis bedacht als Franzose. Die Franzosen nahmen ihn nicht an, weil er schon ewige Zeiten fort war von Mühlhausen und weder für Frankreich noch für Deutschland optiert hatte. Was kümmert man sich als Arbeiter um solchen Quatsch? Da hat man anderes zu denken und zu sorgen, besonders wenn man keine Arbeit hat und rumlaufen muss, wie verrückt, um wenigstens was für den Magen zu schaffen. Aber er wurde wegen der bolschewistischen Sachen, von denen er gar nichts verstand, landesverwiesen. Er kriegte 2x24 Stunden Zeit, sich zu verduften oder 6 Monate Arbeitshaus. Kam er raus aus dem Arbeitshaus, so bekam er wieder 2 Tage Zeit und war er nicht weg in der Zeit, dann blühte ihm wieder Arbeitshaus oder Gefängnis oder Internierungslager. Arbeitshaus haben sie ja nicht mehr oder nennen es nicht mehr so, wie er mir sagte, aber sie haben dafür ähnliche Einrichtungen. Die Brüder finden immer eine neue Schikane, wenn sie mit einer alten aufräumen, aus irgendwelchen Gründen. Was wissen die von menschlichen Gründen? Da gibt es bloß Verbrecher und Nichtverbrecher. Wer nicht beweisen kann, dass er bestimmt kein Verbrecher ist, der ist eben einer. Also raus musste er. Er war ein 50 Mal schon beim französischen Konsul gewesen, aber der wollte nichts von ihm wissen, schmiss ihn raus und verbot ihm das Betreten des Konsulats. Paul walzte nun nach Luxemburg, machte die Grenzen und kam nach Frankreich. Als er geschnappt wurde, sagte der Esel, er sei Franzose. Es blieb ihm ja nichts weiter übrig. Es wurde nachgeforscht und die fanden raus, dass er sich auf diesem Wege die französische Staatsangehörigkeit in ungesetzlicher Weise habe erschleichen wollen. Das ist ein Verbrechen. Ein saftiger Einbruch ist lange kein so großes Verbrechen. Die hätten ihm ein paar Jahre aufgeknackst. Na, kurz und gut, er kriegte ein Mauseloch, um zu entwischen. Anmusterung für die Fremdenlegion. Da konnte er sich ja 1/10 französische Staatsangehörigkeit verdienen, wenn er es aushielt. Aber er hielt es nicht aus und musste kippen. Wie er mir erzählte, ist das ja nun so mit dem Abbrennen. Wo willst du hin? Rüber auf spanisches Gebiet? Gut, wenn nur der Weg nicht so weit wäre. Aber da kommen Marokkaner, die sich das Kopfgeld verdienen wollen. Man sieht es ihnen nicht an der Nasenspitze an, wenn man sie um ein paar Datteln oder um einen Schluck Wasser anbettelt. Und zurück, als Deserteur, Dann schon lieber mit einem Stück spitzen Holzes erstechen. Dann wieder trifft man Marokkaner, die ziehen einen aus bis aufs Hemd und lassen einen liegen im Sonnenbrand und im Sande. Dann trifft man welche, die rauben einen nicht aus, aber schlagen einen tot oder martern einen tot, weil er von der verhassten Legion oder von den verhassten Christenhunden einer ist. Da sind auch welche, die verschleppen einen und verkaufen einen tief ins Innere als Sklave zu den Göpelmühlen. Auch ein Vergnügen. Lieber die Kaldaunen aus dem Leibe reißen. Aber der Junge hatte Glück. Ein ganz verfluchtes Glück. Er traf Marokkaner, die ihn erschlagen oder an den Pferdeschwanz binden und abhäuten wollten. Aber er konnte ihnen verständlich machen, noch rechtzeitig genug, denn sie lassen sich für gewöhnlich in keine Diskussionen ein, dass er Deutscher sei. Na, die Deutschen sind ja auch Christenhunde. Aber sie haben gegen die Franzosen gekämpft. Das wird ihnen hoch angerechnet. Es ist nur so ungemein schwer, einem nicht-türkischen Mohammedaner begreiflich zu machen, dass einer Deutscher ist. Er denkt sich die Deutschen ganz anders aussehend als die verhassten Franzosen. Und wenn er nun sieht, dass der Deutsche auch nicht viel anders aussieht, so glaubt er es ihm nicht und denkt, der Mann will ihn beschwindeln. Wenn er nun gar als Deutscher in der Fremdenlegion dient, um die Mohammedaner dort zu bekämpfen, so glaubt es ihm selbst der nicht mehr, der ihn vielleicht zuerst für einen Deutschen gehalten hätte. Wie es geschah, niemand kann es sagen. Durch ein unbegreifliches Gefühl, das in den Marokkanern plötzlich auftauchte, glaubten sie ihm, dass er Deutscher sei und dass er nie gegen Marokkaner gekämpft habe. Sie nahmen ihn auf, pflegten ihn, fütterten ihn gut und gaben ihn von Sippe zu Sippe und von Stamm zu Stamm weiter, bis er an der Küste landete und dort mit den Pflaumenmus-Händlern auf die Yurika gebracht wurde. Der Skipper nahm ihn mit Freuden auf, weil er einen Kohlenschlepp brauchte, und Paul war glücklich, unter uns zu sein. Aber nach 2 Tagen schon, obgleich er mit Rosten kein Pech hatte und die Kohlen damals gut zur Hand lagen, sagte er: »Ich wollte, ich hätte die Fremdenlegion nicht gekippt. Das hier ist 10-mal schlimmer als die böseste Kompanie in unserer Division. Wir lebten dem gegenüber ja wie die Fürsten, hatten menschliches Essen und menschliche Quartiere. Ich gehe hier in die Wicken.« »Red keine solchen Töne, Paul«, sagte ich, um ihn aufzurichten. Aber Paul, der vielleicht auch durch die Strapazen der Flucht schon etwas abgekriegt hatte, fing an, Blut zu spucken. Immer mehr. Dann kotzte er Blut, in großen Fladen. Und eines Nachts, als ich ihn ablösen kam, lag er auf einem Kohlenhaufen oben im Bunker im dicken Blut. Tot war er nicht. Ich schleife ihn ins Quartier und packe ihn in seine Bank da oben. Früh, als ich ihn wecken kommen wollte, war er tot. Um 8 kam er über Bord. Der Skipper nahm nicht mal die Mütze ab. Er tippte bloß so an den Rand. Eingewickelt wurde er auch nicht. Er hatte nur Lumpen, die vom Blut verkleistert waren. Ans Bein kriegte er einen dicken Klumpen Kohle. Ich glaube, selbst diesen Klumpen Kohle gönnt ihm der Skipper nur mit schiefem Mund. Ins Journal ist Paul nicht gekommen. Luft. Verwehte Luft. 40. Paul war nicht der einzige Schlepp, den die Yurika verschluckt und verdaut hat, während Stanislav drauf war. Da war der Kurt, ein Junge von Memel. Zu der Zeit trieb er sich in Australien herum, wurde aber nie erwischt. Schließlich kriegte er namenloses Heimweh und musste nach Deutschland. Irgendwo in Australien hat er was ausgefressen. Eine Streikbrechergeschichte mit Streikbrecher verbolzen und einer von diesen Lumpen war liegen geblieben und nicht mehr aufgestanden. Kurt konnte nicht zum Konsul gehen, um auf treuem Wege wegzukommen, denn wenn es sich um Streik handelt oder um Geschichten, die nach Kommunismus riechen, dann bocken die Konsuln gleich alle zusammen, auch wenn sie ein paar Monate vorher sich noch anspucken wollten. Der Konsul hätte ihn sicher der Polizei verwinkt und Kurt hätte seine 20 Jahre machen müssen. Ein Konsul ist immer auf Seiten des Staatsgedankens. Des Staatsgedankens, dieses großen, erlauchten Wortes, das nichts als Unfug stiftet und die Menschen zu Nummern macht. Es gelang Kurt, ohne Papiere bis nach England zu kommen. Aber England ist eine böse Sache. Eine Insel ist immer bös. Man kann rauf, aber nicht mehr runter. Kurt konnte nicht mehr runter. Er musste zum Konsul. Der Konsul wollte wissen, warum er von Brisbane in Australien fort sei, warum er dort nicht den deutschen Konsul aufgesucht habe und warum er auf illegalen Wegen nach England gekommen sei. Kurt konnte das nicht erzählen und wollte es auch nicht erzählen, weil ja England für ihn auch nicht sicherer war als Australien. Die Engländer hätten ihn sofort an Australien zur Aburteilung ausgeliefert. Auf dem Konsulat in London oder in Southampton oder in welcher Stadt in England es sein mochte, bekam Kurt in dem Büro des Konsuls, wo alles an die Heimat erinnerte, ein so übermächtiges Heimwehgefühl, dass er bitterlich zu weinen anfing. Darauf schrie ihn der Konsul an, er möge hier kein Theater machen, sonst schmisse er ihn raus, solche Vagabunden kenne er schon zu Genüge. Kurt gab ihm die einzig richtige Antwort, die ein echter Junge für solche Gelegenheiten auf Lager hält, und um der Einladung den gehörigen Nachdruck zu verleihen, ergriff er einen Sandstreuer oder was es war und feuerte es dem Konsul an den Kopf. Der fing gleich an zu bluten und an zu schreien, aber Kurt war raus wie der Teufel. Er hätte sich den Weg zum Konsul sparen können, denn da er von Memel war, konnte ihm der Konsul ja doch nicht helfen. Dazu reichten dessen Vollmachten nicht aus. Wie gewöhnlich. Er war ja nur Diener des Götzen.